gefesselt steht der breite See. Gehemmt in seinem Laufe der Strom, im Sturze vom türmenden Felsen hängt gestockt und stumm der Wasserfall. Im dürren Haine tönt kein Laut, die Felder deckt, die Täler füllt ein ungeheure Flockenlast. Der Erde Bild ist nun ein Grab, wo Kraft und Reiz erstorben liegt. Wo Leichenfarbe traut,